Gott, oh Gott. Gott, Auguste, mein Kind, was ist denn passiert? Ja. Was? Draußen. Es ist jemand hinter mir hergekommen. Wilhelm vielleicht schon? Nein. Der Zug kann noch nicht da sein. Warten Sie doch mal. Ich werde nachsehen. Nein, nein, Frau Buchner, tun Sie das nicht. Sie sind nervös, liebes Kind. Ist jemand hier? Ist jemand hier? Großartig, wirklich. Ich dachte, wir haben sonst schon genug Aufregung, was du doch immer hast. Und was ich nur immer haben soll. Du bist recht liebenswürdig zu deiner Mutter. Ach, soll man sich denn etwa nicht fürchten, wenn man im Stockfinstern Mutterseelen allein. Ist schon gut, Auguste. Hört mal, 4 lange Tage sind wir schon bei euch, Ida und ich. Wollt ihr mich nicht du nennen? Ja? Ja. Marie. Minna. Schön. Na, Auguste, jetzt ist dir doch wohler. Ein warmer Ofen, ein gemütliches Heim. Hat der Herr Pastor schön gesprochen? So viel steht fest. Wenn ich arm wäre, ich hätte auf die Rede des Großmann hin, wahrhaftig, den ganzen Bettel hätte ich ihnen vor die Füße geschmissen. Das ist aber doch ein großer Segen für die Leute. Segen. Ich gehe jedenfalls nicht mehr hin. Hörte jemanden kommen? Ja, Auguste hat uns einen schönen Schrecken eingejagt, Ida. Darum ist auch recht ungemütlich. Ich habe gemacht, dass ich herunterkomme. Aber Kind, über dir wohnt ja jetzt noch Robert. Wenn auch. Der ganze Stock ist doch immer leer. Guten Abend, Auguste. Abend, Ida. Ich freue mich auf heute Abend. Ich kann es noch immer nicht glauben, dass ihr hier noch nie einen Christbaum gehabt und dass dies heuer zum ersten Eigentlich Mal... Eigentlich ist das ja auch nichts für Erwachsene. Nie. Da hätte ich ihm nur kommen sollen. Mein Mann hätte mich schön gestänzt. Ach ja, bei meinen seligen Eltern, ja, wenn ich denke. Was war das für ein schönes Familienleben. Kein Weihnachten ohne Baum. Und wenn der Vater so am Abend aus dem Büro kam und die schönen Lehmannschen Lebkuchen mitbrachte. Ach ja, das sind vergangene Zeiten. Mein Mann, der aß nicht mal mittags mit uns zusammen. Er wohnte oben wie unten, der reine Einsiedler. Ach, red doch nicht immer so un. Heiz du lieber nicht so unsinnig. Ja, was soll's denn nicht warm werden? Die ganze Hitze fliegt zum Schornstein raus. Also soll ich da nicht nachlegen? Lass mich doch zufrieden. Na dann nicht. Auguste, bleib da. Auguste! So sind sie alle, meine Kinder, alle. Kein Halten. Bald möchte sie das, bald jenes. Dann steckt sie um und redet wochenlang kein Wort. Und dann kommt sie sich wieder mal ganz überflüssig vor. Ach du mein Gott, ja, du bist zu beneiden. Du hast eine gute Tochter. Auguste ist auch gut. Auguste ist ja so nervös. Gerade wie ihr Vater. Na und die Jungen. Deinen Wilhelm solltest du jetzt Klavier spielen hören. Der hat sich vervollkommnet. Oh, ja. Das hast du schon gesagt. Talentvoll ist er. Es war eine Lust, ihn zu unterrichten. Er denkt mit solcher Rührung an die Zeit zurück, wo seine Mutter ihm die Anfangsgründe beibrachte. So? Mein Gott, ja. Schöne Stunden waren es ja auch. Damals dachte ich, alles kommt anders. Es regt mich doch sehr auf. Was? Nur, dass er kommt. Wie sieht er denn jetzt eigentlich aus? Gut. Gesund. Wirst dich freuen über deinen Sohn. Muss mich wirklich wundern, dass der Junge kommt. Was habe ich nur für Papier verschrieben? Nicht mal geantwortet hat er. Wie hast du ihn nur dazu gebracht? Ich? Ida hat ihn überredet. Robert kümmert sich ja auch nicht viel um uns, aber er kommt doch wenigstens alle Jahre einmal um die Weihnachtszeit ein paar Tage. Aber Wilhelm, 6 volle Jahre ist er nicht hier gewesen. Er und mein Mann, 6 volle Jahre. Kommt sie denn mit dem aus? Ida? Sehr gut. Jeder Hinsicht. Du kannst dir nicht denken, wie verschlossen der Junge immer war. Ganz wie der Vater. Ihr müsst hexen können. Die Verlobung allein ist schon ein Wunder für sich. Mit Künstlern muss man umzugehen wissen. Ich hab's gelernt. Mein seliger Mann war auch einer. Und die Geschichte mit Vater? Hat er euch auch in die Geschichte eingeweiht? Nein. Siehst du, das ist der allereinzigste Punkt. Das ist... In diesem Punkt hat er sich noch nicht überwinden können. Er leidet an der Erinnerung furchtbar. Er muss darüber hinwegkommen. Alles, was recht ist. Ehre, Vater und Mutter. Die Hand, die sich gegen den eigenen Vater erhebt, aus dem Grabe. Wachsen solche Hände? Wir haben uns gezankt, ja doch. Wir haben beide Fehler, mein Mann und ich. Aber das sind unsere Sachen. Kein Mensch hat sich da reinzumischen. Am wenigsten der eigene Sohn. Und wer hat die Sache ausbaden müssen? Natürlich ich. Mein Mann ging aus dem Haus. Noch am selbigen Tage. Und eine halbe Stunde später auch Wilhelm. Erst dachte ich, sie würden wiederkommen. Aber wer nicht kam, das waren sie. Und Wilhelm allein, kein anderer Mensch ist schuld dran, kein anderer Mensch. Wilhelm mag eine schwere Schuld haben. Davon bin ich fest überzeugt. Aber wenn man jahrelang gebüßt hat... Nein, darüber kann man nicht so leicht hinwegkommen. So leicht sind Klüfte nicht auszufüllen. Ja... Es sind Klüfte. Richtige, tiefe Klüfte zwischen uns. Ich glaube doch, dass wir Menschen mit dem festen, ehrlichen Willen... Der Wille. Da mag man wollen und 100-mal wollen und alles bleibt doch beim Alten. Das ist ein ganz anderer Schlag, deine Tochter. Die ist so. Und Wilhelm ist so. Und beide bleiben, wie sie sind. Ich will ja nichts verreden. Im Grunde freue ich mich ja auch auf den Jungen. Nur regt es mich sehr auf. Das wird Wilhelm sein. Tu mir den Gefallen, du. Ich kann ihn jetzt noch nicht sehen. Servus. Fritz? Ja, wie du sehen kannst. Fritz? Ja, ich bin's, wie du siehst. Ja, aber sag mir nur, Fritz. Oh, Fritz, was hast du mir nur für Kummer gemacht in der langen Zeit? Ach, du. Mein Leben ist auch... Wir wollen uns doch lieber nicht von Anfang an mit Vorwürfen... Du bist doch immer noch die alte, wehleidige Seele. Übrigens würde ich dich sicher nicht belästigt haben, wenn nicht... Es gibt Lebenslagen, liebe Minna. Wenn man wie ich einflussreiche Gegner hat. Es hat dich doch niemand geheißen, Fritz. Du hast doch hier ein sicheres, warmes Zuhause. So schön... Hättest du leben können. Ja, sei nicht böse. Aber das verstehst du nicht. Ja, ich bin ja nur eine einfache Person, das mag ja sein, aber du warst ja wirklich auf niemand angewiesen. Es war doch gar nicht nötig, dass... Es war sehr nötig. Auf Schuld folgt Sühne. Und auf Sühne Strafe. Na ja. Freilich, Fritz. Es hat doch wirklich viel an dir mitgelegen. Wir hätten doch so ruhig, so zufrieden. Und wenn du nur gewollt hättest... Alles hat an mir gelegen. Ganz und gar alles. Da bist du nur auch wieder ungerecht. Ich will ja nicht bestreiten, Viel Gemeinheit hat sich verbunden gegen mich, das ist ja bekannt. Zum Beispiel in den Hotels, die Kellner. Keine Nacht konnte ich durchschlafen. Hin und her und her und hin und immer gerade vor meiner Tür. Aber sie werden dich doch am Ende nicht absichtlich gestört haben. Nicht? Das verstehst du nicht. Naja, es kann ja sein, die Kellner sind ja mitunter niederträchtig. Niederträchtig, jawohl. Niederträchtig. Ich habe etwas Kopfschmerzen. Ich will versuchen, ob ich sie durch Schlaf vertreibe. Ich bin sehr müde. Aber oben ist nicht geheizt, Fritz. In einer Tour von Wien. Nicht geheizt? Macht nichts. Friebe besorgt das schon. Sag mal, wie steht's eigentlich mit Friebe? Was ich fragen wollte, ist er noch zuverlässig? Oh, Friebe ist, wie er immer war, ein treuer Knecht. Das dachte ich mir doch. Was bedeutet dieser Tannenbaum? Wir feiern Weihnachten. Feiern? Das ist lange her. Bist auch weiß geworden. Ja, Fritz. Wir beide. Ja, ja, ja. Wir beide. Gute Nacht. Also, dein Mann ist wieder da. Ja. Ich wollte nicht stören und trat in den Erker. Ja, mein Mann. Wenn ich nur wüsste, was ich davon denken soll. Dass es eine Schickung ist, liebe Freundin, für die wir alle dankbar sein müssen. Oh, sieht der aus. Er hat gelebt. Von einem Land ins andere. Von einer... Wo gehst du denn hin? Wieder von dem freudigen Ereignis verständigt. Oh Gott, wo denkst du hin? Da kenne ich meinen Mann so gut, wenn der rauskriegt, dass noch jemand außer ihm oben wohnt. Werde ganz leise. Oh Gott, bitte, ja, ganz leise. Vater ist da? Ach, Auguste, was soll ich denn bloß machen? Und dazu der Wilhelm. Totenangst habe ich ausgestanden. Wenn er mit Vater zusammengetroffen wäre, jeden Augenblick konnte er eintreten. Ein merkwürdiges Gefühl. Man hatte sich so daran gewöhnt. Wie wenn ein Toter nach Jahren wieder aufsteht. Ich habe Angst, Mama. Am Ende ist er mit seinem Geld alle geworden. Das wäre noch das Wenigste. Auf welche Weise sollen wir denn dann bloß auskommen? Da könnten wir gleich betteln gehen. Es wird ungemütlich bei dir, Mutter. So fängt ja auch noch an. Meinetwegen. Ja, so bin ich nun einmal, Schwesterlein. Ich halte es nicht der Mühe wert, Gefühle zu heucheln. Wirklich nicht. Robert! Du bist empörend, Robert. Nicht mit Absicht. Empöre sich niemand. Meinetwegen. Na, item. Item, Quatsch! Schwester, ist das deine Weihnachtsrobe? Ich glaubte, du hältst nichts mehr auf äußere Reize. Geradezu perfid. Mir, die ich hier gesessen habe, bei der Mutter hier. Die schönste Zeit meines Lebens verbracht. Und du. Ich. Geradezu eine Dienstmagd. Das klingt sehr echt. Geh doch zur Bühne. Du und der Märtyrer-Nimbus, das wirkt einfach putzig. Du bist eben woanders noch weniger auf deine Rechnung gekommen als zu Hause. Das ist die Wahrheit. Mutter! Du bist Zeuge. Habe ich nicht 3 Anträge abgewiesen? Ja, wenn Mutter nur mit dem nötigen Geld herausgerückt wäre, dann hätten dich die Herren gewiss mit in Kauf genommen. Geld! Da, nimm ein Küchenmesser, schneid mir's raus. Schneid mir doch das Geld aus der Hand. Willst du die Absagebriefe sehen? Macht mich doch lieber gleich tot. Habt ihr denn nicht so viel Rücksicht für mich, nicht so viel? Ich sagte es ja schon, es wird wieder ungemütlich. Ach. Pietätlos bist du, durch und durch. Na, item. Du spielst Komödie. Du lügst nämlich ganz erbärmlich. Und das ist das Widerwärtige daran. In Hinsicht auf Vater, meinst du? Allerdings, in Hinsicht auf Vater. Wenn du meinst. Pfui, schamlos. Schamlos, ganz recht, das bin ich. Herr Robert, ich glaube Ihnen nicht. Sie sind besser, als Sie uns glauben machen wollen. Besser als Sie selbst glauben sogar. Verehrte Frau Buchner, es ist ja vielleicht äußerst liebenswürdig, aber ich weiß nicht recht, wie ich zu der Ehre, ich muss sogar Ihre Liebenswürdigkeit geradezu ablehnen. Meine Selbstachtung ist vorläufig, wenigstens. Noch keineswegs so gering, dass ich jemand nötig hätte, mich... Das ist ja auch gar nicht meine Absicht. Nur Ihr Vater... Mein Vater ist für mich ein Dr. Matt Fritz Schulz. Ja, ja, red nur. Und wenn ich diesen Menschen nicht ganz so gleichgültig gegenüberstehe als irgendeinem Narren, so liegt das daran, dass ich... Weil ich... Na eben... Ich bin eben gewissermaßen ein Produkt seiner Narrheit. So etwas wagen Sie auszusprechen. Du wirst bei uns noch Dinge erleben. Also was das nun wieder heißen soll, Mutter. Wir sind, wie wir sind. Andere Leute, die, wer weiß, wie tun, die sind um nichts besser. Ja, es gibt in der Tat noch immer naive Seelen, die sich nicht wohlfühlen, wenn sie nicht an ihren Mitmenschen herumbessern und herumflicken können. Weshalb betrachten Sie mich so eingehend? Sie sind mehrere Tage bei uns und denken noch immer nicht ans Abreisen. Robert! Das hört nicht auf. Na Mutter, ist das etwa nicht wahr? Hat es bei uns irgendein Fremder je länger als einen halben Tag ausgehalten? Haben Sie sich nicht alle von uns zurückgezogen, Nietzsches, Lehmanns? Als ob wir auf fremde Leute angewiesen wären. Wir sind uns selbst genug. Ja, voll auf, wirklich. Ich sage Ihnen, Frau Buchner, in Gegenwart wildfremder Menschen kamen Sie sich derart in die Haare, dass die Fetzen flogen. Die Mutter riss das Tischtuch herunter. Der Vater zerkeilte die Wasserflasche. Heiter, nicht? Heitere Szenen. Heitere Kindheitseindrücke. Daran bin ich nun seit Jahrzehnten gewöhnt. Seit Jahrzehnten. Kein Wunder allerdings. Ein Mann von 40 heiratet ein Mädchen von 16 und schleppt sie in diesen weltvergessenen Winkel. Ein Mann, der als Arzt in türkischen Diensten gestanden und Japan bereist hat. Ein gebildeter, unternehmender Geist. Ein Mann, der noch eben die weittragendsten Projekte schmiedete, tut sich mit einer Frau zusammen, die noch vor wenigen Jahren fest überzeugt war, man könne Amerika als Stern am Himmel sehen. Na und danach ist es denn auch geworden. Ein stehender, faulender Sumpf, dem wir zu entstammen das zweifelhafte Vergnügen haben. Von Liebe keine Spur. Verständnis keine Spur. Dies ist das Beet, auf dem wir Kinder gewachsen sind. Herr Robert, ich möchte Sie recht sehr bitten. Bitte. Am Reden liegt mir gar nichts. Die Geschichte ist außerdem... Nein, nein. Ich möchte Sie nur um etwas bitten. Bitten? Mich? Könnten Sie nicht für diesen Abend einmal Ihre Maske ablegen? Meine Maske ablegen? Ja. Denn es ist wirklich nicht Ihr wahres Gesicht, was Sie herauskehren. Was Sie nicht sagen. Versprechen Sie mir, Herr Robert... Frau Buchner... Ihr Bruder Wilhelm... kann jeden Augenblick... Frau Buchner, Ihre Bemühungen sind ganz umsonst. Dies alles führt zu nichts. Wir sind alle von Grund auf verpfuscht. Verpfuscht in der Anlage und vollends verpfuscht in der Erziehung. Da ist nichts mehr zu machen. Das sieht alles recht gut aus. Weihnachtsbaum, Lichter, Geschenke, Familienfest. Aber es ist doch nur eine gequälte und plumpe Lüge, weiter nichts. Und nun gar noch, Vater, wenn ich nicht wüsste, wie unzugänglich er ist. Ich würde glauben, Sie hätten ihn hierher gebracht. Bei Gott, nein. Das kann kein Zufall sein. Das ist Fügung. Und deshalb seien Sie freundlich und gut zu Ihrem Bruder. Wenn Sie wüssten, wie gut er von Ihnen spricht und mit welcher Liebe und Achtung... Weshalb soll ich zu ihm freundlich und gut sein? Nun, um ihm die Rückkehr ins Elternhaus nicht von vornherein zu verleiden. Oh, wir tangieren einander nicht, wie Sie zu glauben scheinen. Er kommt mit dem Wunsch, sich auszusöhnen. Ich begreife gar nicht, was das heißen soll, aussöhnen. Ich habe ihm nichts vorzuwerfen. Andererseits sind Tatsachen nicht zu vertuschen. Ich frage Sie, glauben Sie, dass ich besondere Hochachtung vor meinem Vater empfinde? Nein. Oder liebe ich ihn vielleicht? Empfinde ich vielleicht Dankbarkeit? Nun sehen Sie... Zu alledem habe ich auch nicht den mindesten Grund. Wenn ich nicht wie Wilhelm verfahren bin, so ist das vielleicht Zufall. Also, ich habe nichts gegen ihn. Notabene, wenn ich ihn nicht sehe. Sehe ich ihn aber, dann geht alle meine Überlegung zum Teufel. Dann bin ich etwas, wie soll ich sagen, dann sehe ich eben nur noch den Menschen, der meinem Vater, nicht seinem, sondern meinem Vater ins Gesicht geschlagen. Oh Gott. Und dann, Dann stehe ich für gar nichts ein. Durchaus für gar nichts. Das also ist es. Geschlagen, sagen Sie? Seinen eigenen Vater? Na, item. Aber dann... Dann muss ich sofort mit Ihrem Vater reden. Mit wem? Mit Ihrem Vater. Mit wem wollen Sie? Lassen Sie mich. Ich muss. Frau Buchner! Hysterie, verdammte. Ist Wilhelm noch Sag nicht mal, Mutter, da? Was will denn eigentlich diese Frau? Ob Wilhelm noch was, nicht? Was die Buchner hier eigentlich beabsichtigt, möchte ich gerne wissen. Ich wüsste lieber, was der Vater... Ja, was will er denn eigentlich? Na, die Unterkunft wirst du ihm doch wohl nicht verweigern wollen. Ach, ich sieh's nicht ein. So lange hat er mich nicht nötig gehabt. Er war doch wenigstens sein eigener Herr. Nun wird's wieder schön losgehen. Nun wird man wohl auf seine alten Tage noch wie ein Kind parieren müssen. Du musst immer übertreiben. Pass du nur auf, wenn er morgen das leere Glashaus sehen wird. Ich kann doch für den Prast nicht extra einen Gärtner halten. Meinetwegen brauchen keine Blumen wachsen. Man kriegt ja doch nur Kopfschmerzen davon. Und er ist das Ungeziefer. Ich weiß nicht, was er daran bloß hat. Und deshalb muss man sich runterlumpen lassen. Ach, ich ängstige mich schon zu Tode. Da, Wilhelm ist da. Komm, Robert. Komm, wir ziehen uns zurück. Er soll nicht gleich auf uns treffen. Siehst du? Nun bist du da. Die Hauptsache ist schon überstanden. Und du kannst mir glauben, deine Mutter freut sich sehr auf dich. Auch Auguste. Du kennst also nun meine Mutter? Ja, alle, Schatz. Und seit heute duzen wir uns sogar. Wie bist du mit ihnen zufrieden? Sie sind gute Menschen. Aber das weißt du ja selbst. Merkwürdig. Zum ersten Mal steht hier ein Baum. Ja, aber Schatz, das ist doch nicht der erste Christbaum, den du... Hier ja. Und du kannst... Du kannst mir nicht nachfühlen, wie sonderbar... Bitte, gib mir deinen Paletot. Ida, hast du mal ein Gruftgewölbe mit Kränzen und... Wilhelm. Was habe ich hier nicht alles durchlebt? Nur nicht das alte Aufwühlen. Deine Mutter hätte mir das nicht raten sollen. Wenn man so alles wieder sieht. Die Vergangenheit kommt einem so nah, so aufdringlich nah. Ida, ich muss wieder fort. Denn in dieser Umgebung, selbst du, ich verliere dich. Es ist ein Verbrechen von mir schon allein, dass du da bist. Ich hätte zufrieden sein sollen, dass ich glücklich so weit war, wie ich war. Jetzt erkenne ich, wie weit. Da sind Sie ja endlich, Wilhelm. Da sind Sie ja. Hören Sie mich, Wilhelm. Ich verlange von Ihnen als Mutter meines Kindes. Wilhelm, es liegt nur an Ihnen. Ich habe mit Ihrem Vater geredet. Er will... Mit meinem Vater haben Sie geredet? Mutter, du hättest ihm das nicht gleich sagen sollen. Wilhelm, wenn Sie einen Funken Liebe für uns, für Ida... Ich fordere Sie auf. Warum haben Sie mir das verschwiegen? Aber wir haben dir nichts verschwiegen. Wir alle. Ihre Mutter, Ihre Schwester. Wir waren alle ahnungslos. Vor wenigen Minuten ist er angekommen, ohne sich vorher anzumelden. Und sehen Sie, da dachte ich gleich... Sie wissen also... Sie haben schwere Schuld auf sich geladen. Weißt du's, Ida, auch... Nein, Wilhelm, aber ob ich das weiß oder nicht, das ist ja gleichgültig. Nein. Diese Hand... Diese Hand hat... Sie müssen sich vor Ihrem armen Vater erniedrigen. Erst dann werden Sie sich wieder ganz frei fühlen. Sie wissen nicht, was Sie von mir... Aber dennoch... Vielleicht gelingt es mir dennoch. Sei mir nicht böse, Willi, aber wenn du Vater etwas abzubitten hast, dann musst du doch nicht warten, bis er zu dir herunter... Wollte Vater zu Tisch runterkommen? Mama hat ihn gebeten. Hast du Robert beobachtet? Hast du gesehen? Nein. Was? Hast du bemerkt, wie er mich begrüßte? Der, siehst du, der kennt mich. Frag den nur, der wird dich aufklären. Damit droht er mir nämlich. Gib nur Acht, wie er mich immer anblickt. Ich soll Angst kriegen, ich soll mich fürchten. Nein, lieber Bruder. Und nun siehst du wohl ein, Ida. Du siehst wohl ein, dass ich es nicht zulassen darf. Ich meine, du darfst dir keine Illusionen machen über mich. Ich muss dir sagen, was mich mit meinem Vater... Stell dir vor, ich war hier zu Besuch. Nein, so kann ich nicht anfangen. Ich muss weiter zurückgehen. Du weißt ja, als ich mich damals schon eine Zeit lang selbst durchgeschlagen... Das habe ich dir wohl noch gar nicht erzählt. Nein. Nun also, stell dir vor, dort oben wohnte Vater. Bis er Mutter nahm, hat er einsam gelebt und so wurde es bald wieder. Er führte sein einsames Sonderlingsleben weiter. Mit einem Mal verfiel er dann auf uns, auf Robert und mich. Um August hat er sich gar nicht bekümmert. Volle 10 Stunden täglich hockten wir über Büchern. Wir wehrten uns. Natürlich half das nichts. Unser Dasein wurde nur noch unerträglicher. Aber widerspenstig blieben wir. Und nun weiß ich, fing Vater an, uns zu hassen. Er konnte uns nicht mehr ertragen, unser Anblick war ihm ekelhaft. Aber das gibst du doch zu, eine gute Absicht hat er doch gehabt mit euch. Ihr solltet eben viel lernen. Bis zu einem gewissen Grad mag er eine gute Absicht vielleicht gehabt haben. Aber wir waren ja zu der Zeit erst Jungens von 9 oder 10 Jahren. Und von da ab hört die gute Absicht auf. Im Gegenteil, damals hat er die Absicht gehabt, uns total verkommen zu lassen. Ja. Ja, 5 Jahre lang waren wir im verwegensten Sinn uns selbst überlassen. Ich hatte noch etwas. Ich verfiel auf die Musik. Robert hatte nichts. Es gab fürchterliche Szenen mit Mutter. Ich ließ Eltern Eltern sein und hungerte mich auf meine eigene Faust durch die Welt. Robert hat ungefähr die gleiche Karriere hinter sich. Aber Taugenichtse sind wir deshalb in Vaters Augen doch geblieben. Später einmal war ich so naiv, eine Unterstützung von ihm zu fordern. Nicht zu bitten. Ich wollte das Konservatorium besuchen. Da schrieb er mir auf einer offenen Postkarte zurück. Werde Schuster. Oh du, das ist nicht zum Lachen. Ich lache nicht. Ich freue mich. Denn alle Liebe, die du entbehrt hast, meine ich, könnte ich dir vielleicht... Hör mich an, bis ich dir alles gesagt habe. Ich kam später hier und da besuchsweise zur Mutter. Einmal beging ich die Torheit, einen Freund von mir, Unsinn, Freund, ein flüchtiger Bekannter, ein Musiker. Ich brachte ihn also mit hierher. Das war eine Auffrischung für Mutter. Sie spielte täglich mit ihm vierhändig. Da also, haarsträubend. So war ich da sitze, kein Schatten einer Möglichkeit. Und am Ende der Woche schrien es ihr die Dienstboten ins Gesicht. Verzeih, ich... Meine Mutter sollte, sie sollte, denk dir... Sie wagten es ihr offen vorzuwerfen, dass sie ein schlechtes Verhältnis mit... Ich stellte die Person zur Rede. Frech. Der Kutscher hätte es ihr gesagt. Ich zum Kutscher. Und der sagt mir geradezu, er habe es vom Herrn selbst. Natürlich, wo werde ich denn so etwas glauben? Bis ich ein Gespräch belauschte, was Vater im Stall, im Pferdestall mit einem Burschen hatte. Über meine Mutter reden hörte. Es war wie ein Einsturz. Und in diesem Zustand befand ich mich plötzlich in Vaters Zimmer. Ich sah ihn. Er hatte irgendetwas vor, ich kann mich nicht mehr besinnen, was. Und da habe ich ihn buchstäblich mit diesen beiden Händen... Psst, psst. Dein Vater kommt. Ich lasse euch allein. Liebe! Seid tapfer. So still im Haus. Wo sind Sie nur alle? Vater. Vater. Ach, Junge. Mein lieber Junge. Ach, geh doch nur auf. Sieh mich. Na Junge, sieh mich doch mal an. Was ist denn? Vater. Verzeih mir, Vater, ich... Ja, was meinst du denn? Ich habe dich... Unsinn, Unsinn. Jetzt nicht von solchen Ich weiß gar nicht, was du willst. Alte Sachen sind alte Sachen. Gott sei mir. Ja, ja, vergeben und vergessen, mein Junge. Vergeben und vergessen. Dank. Ja, ja, Junge, was machst du denn für Sachen? Was sollen denn diese alten Sachen? Vergeben und vergessen. Vergeben. Vergessen. Wie mir das vorkommt. Er liebt uns ja, der alte Mann. Na, wie ist denn jetzt? Robert. Ja. Ich habe alles mit angehört. Ich hätte es niemals für möglich gehalten. Ich auch nicht. Wie soll man denn auch? Das war ja auch nicht vorauszusehen. Es ist aber eben doch vorgefallen. Wir waren ja alle blind. So blind. Mit dem Verstande und so hatte ich das ja längst erfasst. Verantwortlich habe ich Vater nicht gemacht. Schon seit Jahren nicht mehr. Nicht für mich. Überhaupt für keinen von uns. Aber heute habe ich es gefühlt. Ehrlich, mich hat es geradezu aus dem Gleichgewicht gebracht. Als ich ihn so sah, so. Und ich bemüht. Und nun muss ich mir immer sagen, warum ist es nicht schon früher hervorgebrochen? In Vater, in dir und in mir auch. Es war doch in uns und nun hat er das so in sich hineingewirkt, Vater, meine ich. Und wir ja auch, so viele Jahre lang. Das ist mir nun aufgegangen. Ein Mensch kehrt nicht nur jedem seiner Mitmenschen eine andere Seite zu, sondern er ist tatsächlich jedem gegenüber von Grund aus anders. Warum muss denn das so sein zwischen uns? Warum müssen wir uns nur immer und ewig abstoßen? Das will ich dir sagen. Verständnis und Güte fehlt uns. Nimm zum Beispiel Ida. Was uns fehlt, das lebt in ihr. Vielleicht wird's doch gut mit euch. Was denn? Na du und Ida natürlich. Vielleicht. Ida hat eine Macht. Ich habe gedacht, das könnte mich retten. Zuerst wehrte ich mich. Ja, anfänglich, offen gesagt, habe ich's dir verübelt. Das merkte ich wohl. Dann nimm mal an, ich hörte von einer Verlobung und nun sah ich Ida so fröhlich. Ich verstand dich ja auch. Ich gab dir sogar recht. Hör mal, du. Ich kann nicht anders. Ich muss dir sagen, deine ganze Handlungsweise Vater gegenüber und auch überhaupt ist hochachtenswert. Ich habe dich überfallen mit meiner verfluchten Borniertheit. Hol's der Teufel, ich habe seit langer Zeit wieder zum ersten Mal so eine Art Bedürfnis, verstehst du, mich selbst anzuspucken. Wenn ich dich, jawohl, gekränkt habe ich dich ununterbrochen, seit du hier bist. Also, es tut mir leid. Hörst du? Punkt. Akrobatenseele. Na, Ethan. Komm, lass uns hinübergehen. Mutter hat sicher schon den Christbaum angezündet. Oh, da seid ihr ja. Wir warten schon auf euch. Gleich gibt's Überraschungen. Noch mehr Überraschungen. Ist Vater heiter? Er erzählt so. Manchmal versteht man's gar nicht. Ich bin so glücklich. Wenn nur Robert nicht so viel tränke. Ach, Mutter, heute ist das ja alles einerlei. Heute. Ein schöner Christbaum. Feenhaft. Oh, da ist eine Kerze ausgelöscht. Willi, hier liegt das Geschenk für dich. Ein Geschenk? Aber lach mich nicht aus, Willi. Ida, ich habe dich doch gebeten. Ich hatte diese Börse mal für Vater gehäkelt. Das letzte Jahr vor seinem Tode hat er sie viel getragen. Und da dachte ich... So, ja. Vielen Dank, Ida. Naja, das Ding müsste nur praktischer sein. Und das ist für dich, Schwiegermama. Oh, aber was machst denn du für Geschichten? Ich hab ja gar nichts für euch. Oh nein. Nein, so eine schöne Decke. Die hast du für mich gehäkelt? Da danke ich dir auch vielmals schön. Ich freue mich, wenn dir es gefällt. Oh, wunderschön. So, auch für Sie hätte ich was, Herr Robert. Aber Sie dürfen mich nicht auslachen. Ach, zu was denn? Ich habe mir gedacht, Ihre Tabakspfeife, die wird Ihnen nächstens die Nasenspitze verbrennen. Und da habe ich gestern noch schnell... Ja, da ist das Prachtstück. Eine Pfeife. Sie scherzen, Fräulein. Robert. Ja, ja. Aber mit dem Schenken ist es mir bitter ernst. Ach nein, das glaube ich nicht. Also Robert ist wirklich unausstehlich. Aber nein, wirklich. Sehen Sie, dies ist meine Pfeife. Ich habe mich so daran gewöhnt und Sie scherzen ja auch wirklich nur. Nun, ja, wenn Sie meinen. Ida! Hast du den vergessen? Was denn, Mama? Du weißt doch. Nun sollen sie noch etwas zu hören bekommen. Warum hast du dir denn die Freude verdorben? Was denn? Weiß gar nicht, was du willst. Na, freundlich war das allerdings nicht gerade. Lasst mich doch zufrieden und überhaupt, was soll ich denn damit? Ach, wie schön. Ida spielt so schön. Kinderkomödie. Robert, ich schlag dich. Wilhelm, tu mir die einzige Liebe. Gut, Mutter. Wilhelm, warum setzt du dich nicht? Sie soll aufhören zu spielen. Du bist wohl nicht bei Trost. Lass mich zufrieden, ich sage, sie soll aufhören. Aber sei doch, du bist ja wirklich. Na gut. Dann siehst du mich diesen Abend nicht mehr. Bleib doch, Mutter. Lass ihn doch machen. Ist ja seine Privatsache. Robert, treib's nicht zu weit. Nimm meinen Rat an. Du hast mir vorhin eine Rührszene vorgemacht. Das macht dich nur noch widerwärtiger. Sehr richtig, Rührszene. Aufhören! Bin selbst der Meinung. Junge, warum willst du sie denn? Weil ihr es alle miteinander nicht wert seid. Du vielleicht! Oh, Jesus! Nein. Ach, nun treibt ihr es wieder so weit. Sie soll aufhören. Spiel nur weiter, Junge. Einfach unter aller Würde. Es ist Blasphemie. Ja, auf Ehre, ich werde schamrot für euch alle. Na, so ganz besonders schlecht und verächtlich sind wir am Ende doch wohl auch nicht. Auguste, mich ekelt's. Mag's doch. Ja, ja. Auf einmal ist man hinten runtergerutscht. Nun gibt's was auszusetzen an der Schwester an allen Ecken und Enden. Da ist das nicht recht und da ist die Hinsicht recht. Aber das Fräulein Ida... Sprich nicht den Namen aus! Du bist wohl verrückt geworden. Ich werde doch... Bist du überhaupt ja auch kein Engel? Schweig, sag ich. Ach, was denn? Du bist einfach nur verliebt. Auguste, ich... Wilhelm! Hast du etwa wieder Absichten? Du Teufel. Das sagst du? Du? Der die Hand gegen seinen eigenen Vater erhoben hat? Auguste! Lustige Termen! Augenblicklich! Ich möchte mich... Du wirst dich augenblicklich entfernen! Oh, du lieber Gott, warum nimmst du mich denn nicht zu dir? Auguste, du hörst! Folge dem Vater! Mutter, sie ist doch kein kleines Kind mehr. Die Zeiten haben sich Gott sei Dank geändert. Aber ich habe mich nicht geändert. Ich bin noch immer Herr im Hause. Ich werde es euch beweisen. Ist ja lachhaft. Ach, ich kann ärgern euch. Ich werfe euch auf die Straße. Das ist ja direkt komisch. Du oder ich. Einer von uns beiden verlässt das Haus. Augenblicklich. Ich natürlich. Mit Herzensfreude. Robert! Ja. Robert, du bleibst! Er geht! Oh, Fritz. Fritz, hör mir zu. Er ist der Einzige. In den langen, einsamen Jahren hat er uns nicht vergessen. Er oder ich? Gib nach, Fritz. Er oder ich? Gib nach, tu mir die Liebe. Ihr braucht ja meinetwegen einander nicht begegnen. Es geht ja ganz gut einzurichten, aber... Ja, gut. dir und deiner Meute weiche ich. Ihr habt von jeher den Sieg davon getragen. Bleib, Vater. Oder wenn du gehst, lass mich diesmal mit dir gehen. Lass mich zufrieden. Tauge nichts. Vater. Tag, Liebe. Vater, so nennst du uns? Und du bist es doch gewesen, der uns... Ach, nein. Nein, das will ich ja gar nicht sagen. Lass mich mit dir gehen. Ich will bei dir bleiben. Lass mich alles wieder gut machen, was ich... Nimm deine Hand von meiner Schulter. Ein Mann, der wie ich einige Schuld hat, aber im Übrigen dennoch ganz und gar und... Vater! Ja, kurz und gut und... Ganz, lass dich, ganz, nimm dich zusammen! Ganz, schlag mich nicht! Nein, schlag, schlag aber um mich, Gottes Willen! Schlag, nicht wieder schlagen! Vater! Jetzt machst du auch noch solche Geschichten. Du bist ja doch nicht allein, Mutter. Ach, das kann doch nicht dein richtiger Ernst sein. Das ist ja überspannt. Wo willst du denn jetzt hin, mitten in der Nacht? Alle Augenblick gehen Züge und fort muss ich. Ich muss fort, diesmal kann ich es wirklich nicht mehr aushalten. Überhaupt, es ist für uns alle das Beste. Ach, war immer so hübsch in den letzten Jahren. Seit die Buchners hier sind, ist alles verdreht. Sei froh, dass du sie hast, Mutter. Das hätte ich ganz gut selber machen können. Auguste sagt mir, Vater, leidet niemand von uns um sich? Akkurat. Akkurat, als wenn ich ihm was Böses getan hätte. Und dabei bin ich doch gewiss immer diejenige gewesen. Ich habe gewiss immer mein Bestes getan. Sei mal gerecht, Robert. Ich habe ihm sein Essen gekocht. Er hat seine warmen Strümpfe gehabt. Lass das doch, Mutter. Was hilft das Lamentieren? Oh, ja, das sagst du. Du hast gut reden, aber wenn man sich abgerackert hat sein Leben lang und nun kommen fremde Menschen und die werden vorgezogen. Ist Ida immer noch bei ihm? Wildfremde Personen. Oh, ich möchte lieber gar nicht mehr leben. Was ich in meinem Leben schon ausgestanden habe. Vater auch. Was? Nichts. Vater auch, sagte ich nur. Wie denn? Na, Vater hat doch auch manches ausgestanden. Na, mein Zwingengewissen. Ja. Was hat ihm denn gefehlt, möchte ich wissen. Wenn du es durchaus wissen willst. Verständnis. Ich kann mich nicht klüger machen, wie ich bin. Das hat ja auch kein Mensch verlangt. Überhaupt, es ist ja überhaupt Unsinn, noch viel davon zu reden. Ich am Ende gar noch schuld, dass er krank da niederliegt. Das sag ich ja das gar nicht. Das hast du wohl gesagt. Ach, Mutter, ich geh lieber. Nein, ich möchte wissen, was ich mir vorzuwerfen hätte. Ich habe ein gutes Gewissen. Das magst du ja behalten. Das magst du auch meinethalben in Gottes Namen behalten. Die Geschichte mit dem Geld, meinst du wohl was? Ich meine gar keine Geschichte. Meine Eltern haben sauer verdient. Dein Vater schmiss es geradezu zum Fenster aber raus. Dein Onkel betobt sich darum. Das konnte man doch nicht wissen. Und Vater war gut zum Wiederverdienen. Doch, er hätte sich auch ebenso gut verspekulieren können. Ich bin eben eine einfache Seele. Der Vater war eben zu vornehm für mich. Ich kann mich nicht anders machen. Oh nein, Robert. Robert, willst du denn wirklich fortgehen, Robert? Ach, Mutter. Oh. Ruhe brauche ich. Ruhe. Ja, ja. Ihr macht eins eben nicht leicht. Nee. Wilhelm. Und denkt ja bloß an. Robert will fort. Meinethalben. Ich will ja niemand die Schuld zuschieben. Aber zanken hättet ihr euch doch heute nicht gerade brauchen. Na. Man muss ihm das Beste hoffen. Er fantasiert ja nur wenigstens nicht mehr. Warum kann er denn zu Ida freundlich sein? Mich beißt doch nicht. Ida ist ja sonst ein sehr liebes Mädel. Kannst dem lieben Gott danken. Da kannst du lange warten, bis du wieder eine wie Ida findest. Sag mal, sind die Buchners gut situiert? Ach, lass mich zufrieden. Was geht mich das an? Was ist denn da weiter? Er wird doch noch fragen können. Ach, Mutter. Wenn du eine Spur von Mitleid mit mir hast, verschon mich. kümmere dich nicht um mich. Ja, ich bin euch eben überall im Weg. Mutter. Oh Gott, was denn? Friebe ist eben gekommen und hat keinen Arzt mitgebracht. Na, dann soll er nochmals gehen. Friebe will nicht nochmal gehen. Sprich doch du nochmal mit Friebe. Ein Arzt muss kommen, sonst laufe ich selbst. Ich fürchte mich nicht, und wenn ich bis nach Friedrichshagen laufe... Ach, warum nicht gar jetzt, mitten in der Nacht? Jetzt wart nur, jetzt lass mich nur machen. Robert, wohin willst du? Fort. Jetzt? Warum nicht? Ich habe genug. Über und über sogar. Mutter wird künftig die Weihnachtstage ohne mich auskommen müssen. Er fantasiert nicht mehr. So? Der Arzt will nicht kommen. So? Es ist so plötzlich passiert, Mann. Es muss doch in ihm gesteckt haben. Natürlich. Sonst wäre er doch wohl nicht nach Hause gekommen. Mir graut, was daraus werden soll. Was soll man machen? Meiner Seele. Ich weiß nicht, was ich anfange, wenn er stirbt. Mit dem, was ich jetzt erkannt habe? Da hätte man viel zu tun. Sieh mal. Ich gehe jetzt in ein kleines, geheiztes Kontor, setze mich mit dem Rücken an den Ofen, kreuze die Beine unter dem Tisch, zünde mir die Pfeife an und schreibe solche Reklamescherze, meine Artikel. Mein Chef ist sehr zufrieden. Es geht durch die Inseratenteile aller möglichen Zeitungen. Und was die Hauptsache ist, wenn ich da so sitze, den ganzen Tag von Zeit zu Zeit einen Blick in den Hof, so ein Fabrikhof ist nämlich was Wunderbares, was Romantisches, sage ich dir. Dann lieber gleich tot sein. Geschmackssache. Für mich ist es ein idealer Winkel geradezu. Soll man sich denn immerfort aus dem Gleichgewicht bringen lassen? Sag, was du willst. Das nenne ich feig. Na, item, dann nenn es so. Früher oder später kommst du doch auf meinen Standpunkt. Vater ist auch zuletzt auf diesen Standpunkt gekommen. Vater und du. Ihr ähnelt einander zum Verwechseln. Ach. Ihr seid dieselben Idealisten. Auf den Barrikaden hat Vater angefangen und als ein einsamer Hypochonder macht er den Schluss. Man muss sich an die Welt und an sich selbst bei Zeiten gewöhnen, du. Oder an sich arbeiten. Um anders zu werden. Das sollte mir einfallen. Ich bin, wie ich bin. Ich habe ein Recht, so zu sein, wie ich bin. Dann fordere dein Recht doch offen. Ich werde mich hüten. Ich will zu meinem Recht kommen. Die Moralphilister sind nun mal in der Mehrheit. Übrigens, ich muss nun doch gehen. Also, wenn ich dir raten soll, du, nimm dich vor den sogenannten guten Vorsätzen in Acht. Wie meinst du denn das? Ganz einfach. Man muss nicht Dinge leisten wollen, die man seiner ganzen Anlage nach nun einmal nicht leisten kann. Zum Beispiel? Zu mir kommen zum Beispiel manchmal solche Kerls, die mir den Kopf, wer weiß wie heiß machen, von Idealen schwatzen. Man müsse für die menschheitliche Ideale kämpfen, was weiß ich. Ich und für andere kämpfen? Fabelhafte Zumutung. Und für was und zu was denn? Na, aber wie ich dich kenne, dich beruhigt sowas. Du würdest herumlaufen wie einer, der gestohlen hat. Habe ich recht? Und dann käme schließlich der gute Vorsatz und der drückt einen dann, das kenne ich. Ich bin früher auch mit hunderterlei solcher Vorsätze herumgelaufen, jahrelang. Und das ist kein Vergnügen, sage ich dir. Ich weiß nicht recht, auf was du hinaus willst. Die Unruhe, an der du jetzt laborierst, hat ja auch noch andere Ursachen. Ich jedenfalls, wenn ich früher merkte, in früheren Zeiten, habe ich ja auch Ähnliches durchgemacht. Aber sobald ich merkte, dass die Geschichte über meine Kräfte ging, habe ich ihr gewöhnlich kurz entschlossen den Rücken gewandt. Soll das ein Wink sein? Wink? Ich wüsste nicht. Ja, also nochmals. Lass dir's gut gehen und... Sag mir doch mal, du, rein objektiv. Es hat ein gewisses Interesse für mich. Es ist nur, weil... Bitte? Was willst du hören? Du hast da vorhin etwas gesagt. Wann vorhin? Als wir über Vater sprachen. Du sagtest... Es würde vielleicht doch gut werden mit Ida und mir. Das hätte ich gesagt? Das hast du gesagt. Naja, ich habe da manches gesagt. Das heißt so viel als, du bist von manchem, was du gesagt hast, jetzt nicht mehr überzeugt. Ganz recht. Auch was diese Sache anbelangt? Euer Verhältnis? Ja. Ist dir das denn wichtig? Ja, vielleicht. Naja, dann ja. Du bist also nicht mehr der Ansicht, dass wir... Nein. Schön. Ich danke dir. Du bist offen, ich danke dir. Aber nehmen wir mal an, ich kehre der ganzen Sache den Rücken. Sehen wir zunächst einmal ganz davon ab, was das für mich bedeuten würde. Angenommen also, ich ginge auf der Stelle mit dir. Was sollte dann aus Ida werden? Ida, ja. Ja, das lässt sich nicht so schnell... Das heißt also... Ja, beunruhigen würde mich das wirklich nicht. Das ist eine alte Perfidie. Das kenne ich. Perfid? Wieso denn? Nein, nein, da täuschst du dich. Um perfid zu sein, ist mein Interesse nicht ausreichend. Mein Interesse an der Sache, meine ich. Ich glaube wirklich nicht, aber antworte mir doch darauf. Wenn ihr heiratet, was wird dann aus Ida? Das kann kein Mensch wissen. Oh doch, du. Das weiß man. Mutter. Als ob Ida mit Mutter zu vergleichen wäre. Aber du mit Vater. Jeder Mensch ist ein neuer Mensch. Das möchtest du gerne glauben. Nein, das möchte ich wissen. Das weißt du sehr genau. Schließlich kann man sich darüber hinaus entwickeln. Wenn man danach erzogen ist. Ach, es hat keinen Sinn, weiterzureden. Durchaus meine Ansicht. Es kann ja doch zu nichts führen. Ihr wollt mich zugrund richten. Ihr habt euch gegen mich verschworen. Ihr wollt mich abtun. Das war Vaters zweites Wort. Das ist lächerlich. Deine Bemerkungen sind einfach lächerlich. Mit Ida soll ich Mitleid haben. Wer hat denn mit mir Mitleid, sag mal? Es ist ein gutes Recht, das Mädchen festzuhalten. Unter solchen Verhältnissen? Robert. So durch und durch herzlos, wie du bist. Du hast doch diesmal recht. Ich gehe mit dir. Hier aus dem Haus, das heißt, ich gehe mit dir ein Stück nicht weit. Und nun bin ich fertig. Mit euch allen. Jetzt bin ich wirklich fertig. Ganz und gar. Nun gut. Du, gib dir keine Mühe. Es gelingt dir nicht. Mich kannst du nicht täuschen mit deiner harmlosen Ruhe. Recht hast du allerdings. Aber was dich auf den Gedanken gebracht hat, das sage ich dir ins Gesicht. Das ist jämmerlicher Neid. Das ist einfach tiefklägliche Missgunst. Deshalb hast du mir diesen ganzen Abend mit einem Polizeiblick aufgelauert. Hast nur immer und immer wieder zu erkennen gegeben, dass du etwas von mir weißt. Jawohl. Du hast ganz recht. Ich bin ein lasterhafter Mensch. Nichts ist mehr rein an mir. Aber du, Robert, du wirst dadurch auch nicht reiner. Ein Glück für dich, dass du dich nicht sehr schämen kannst. Leb wohl. Wilhelm. Ja, Ida? Der Arzt ist jetzt gekommen. Wilhelm, er sagt, es sei sehr ernst. Es... Oh, mein lieber guter Mann. Hallo? Oh, mein lieber guter Mann. In die Einsamkeit möchte ich wieder. Dort ist unser Platz, Ida. Weshalb? Ich verstehe gar nicht. Die alte Leier. Ich verstehe dich nicht. Mutter und Vater haben auch ihr Leben lang verschiedene Sprachen gesprochen. Du verstehst mich nicht. Du kennst mich nicht. Du hast Backfischillusionen. Da habe ich nichts weiter zu tun, als mich zu verstecken vor dir. Du weinst? Und du würdest Jahre hindurch weinen, wenn ich nicht Mitleid mit dir hätte. Nein, Ida. Es darf zwischen uns nichts werden. Ich bin zu dem festen Entschluss gekommen. Das ist nicht wahr. Denk an das, was du gesehen hast. Sollen wir es von Neuem gründen? Sollen wir dieses selbe Haus von Neuem gründen? Es wird anders werden. Wie kannst du das sagen? Das fühle ich. Aber du stürzt dich blindlings ins Verderben, Ida. Ich reiße dich ins Verderben. Davor habe ich keine Furcht. Wilhelm, hab Vertrauen. Du liebst deine Illusion. Ich bin deiner nicht wert. Oh, sag das nicht. Wilhelm. Vater ist nicht mehr. Auguste. Was sagst du da? Wer trägt nun die Schuld? Wer? Wer? In der Reihe Das große Welttheater brachte das Landesstudio Salzburg im Programm Österreich 1 das Drama Das Friedensfest von Gerhard Hauptmann. Die Personen der Handlung und ihre Sprecher waren Dr. Fritz Scholz, Bruno Hübner, Minna Scholz, dessen Frau, Rosemarie Fendel, Auguste, Ursula Wondrak, Robert, Edwin Noel, Wilhelm, Walter Riss, Marie Buchner, Maria Singer, Ida, ihre Tochter, Dietlind Haug. Aufnahme und Schnitt Josef Adelberger und Gerda Eisendle. Rundfunkbearbeitung und Regie Klaus Gmeiner. Sie hörten eine Produktion aus dem Jahre 1976.